Shani, du bist für mich die Frau. Beim Gedanken an dich denk ich immer wow, wow, wow. Ich würde so gern deine Nummer 92 sein und verbringe mit dir auch gern jede Overtime. Die klare Message aus diesem Song: Hier spricht dein Lieblings-Pokémon. Ich schlag Pikachu und Kokobei, denn ich bin Level 102. Hey Shani, wie machst du das nur? Meine Gedanken sind bei dir rund um die Uhr. Und wenn ich schöne Momente such, dann stöber ich in meinen Erinnerungen wie in einem Buch. Die klare Message aus diesem Song: Hier spricht dein Lied.